gehen wir dahin, bis das Herz uns schlägt. Ehrlos bis unter den Boden, wie gewandt in farbiger Pracht. Trefft keinen, sei sie gebunden, ob uns auf Speier und Spötter verlacht. Uns geht die Sonne Schwan die Fehler, wie und wie.